Schönen guten Morgen an diesem Sonntag wünscht Ihnen Olaf Kosert. Ab heute gibt's was Neues für Sie aus unserem großen Rundfunkarchiv. Eine alte Krimireihe des RIAS. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Es geschah in Berlin. Ganze 499 Folgen dieser Reihe hat der RIAS gesendet, zwischen 1951 und 1972. Es ging um Fälle, die wirklich stattgefunden haben, und zwar im damaligen West-Berlin. Für diese Sendereihe haben wir uns einen Mann eingeladen, der diese Zeit selbst miterlebt hat, selbst ein erfolgreicher Krimi-Autor ist, Horst Bosetzky, Ihnen vielleicht auch bekannt unter dem Pseudonym Ki, KY. Schönen guten Morgen, Herr Bosetzky. Ja, hallo, guten Morgen allerseits. Sie sind Jahrgang 1938, 75 Jahre jung und West-Berliner Urgestein, kann man das so sagen? Ja, und ich bin vom Neuköllner auf Comic und bin Rüttli-Schüler, kann also auch richtig Berlinern, lass es aber lieber. Ja, es geschah in Berlin, ist auch ein Stück meiner Biografie. Ich war ja 13 Jahre und habe das mit 13 Jahren zum ersten Mal gehört. Das hat sich so eingeprägt, dass wir einige Jahrzehnte später ja auch eine Buchreihe so genannt haben. Ich bin da noch Werner Brink ganz, ganz herzlichen Dank, irgendwie durch ihn ja auch zum Krimischreiben gekommen. Denn es war als geradezu Pflicht eines jeden West-Berliners, bestimmte Sendungen zu hören. Die Stimme der Kritik, Friedrich Luft, die Insulaner und auch Es geschah in Berlin. Spielte ausschließlich in West-Berlin und wir haben mal gefunden in der Programmzeitschrift von damals, es muss ein Montag gewesen sein, Montag 19:30 Schlager der Woche auf RIAS 1 und dann 20:30 Es geschah in Berlin. Das heißt, Sie haben jeden Montagabend vorm Radio gesessen und sich diese Sendereihe angehört. Ja, erstmal die Schlager der Woche natürlich, ja. Die brauchte man doch, um in der Schule mitreden zu können. Und dann haben wir alle, mein Vater, meine Mutter und ich, haben dann Es geschah in Berlin gehört. Und die Stimme von Kurz Weidmann, dieses Eindrucksvolle, das habe ich wirklich noch im Ohr. Ich habe dann meistens, weil es ja auch spannend war, auf dem Teppich gelegen. Und das war ja auch teilweise, haben wir da im Dunkeln gesessen, damit es spannender wurde. Und ich habe auf dem Teppich gelegen und habe das heute noch so vor mir, dass ich bestimmt nachts noch von diesen Szenen träumen werde. Wobei, es ging ja eher um Verbrechen kleinkrimineller Natur. Das waren ja nicht die großen Morde, oder? Nein, was aber auch bedrückend war, dann Angst zu haben, ermordet zu werden. Die Angst hatten wir gar nicht, aber vor der Kleinkriminalität hatten wir Angst. Einbrecher gab es damals zuhauf, die Kleinkriminalität. Taschendiebe war damals in und man hatte Angst, selbst Opfer zu werden. Nicht, wir hatten ja während des Krieges alle wirklich Angst, ermordet zu werden, also getötet zu werden. Und dagegen waren die Nachkriegsjahre ja friedlich. Wir waren noch mal davongekommen, um es mit Sortenweil dazu sagen. Und vor der großen Kriminalität, vor dem ermordet werden, die Angst hatten wir überstanden, ausgestanden. Es war die Kleinkriminalität, die einen belastet hat. Die Folge, um die es heute geht, die wir uns heute anhören werden, stammt aus dem Frühsommer 1964. Und damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Eindruck bekommen von der Zeit damals, falls Sie sie nicht selbst miterlebt haben oder sich nicht mehr genau erinnern können. Wir haben für Sie den Monatsrückblick des RIAS vom Mai Juni 64, also ein Rückblick aus West-Berliner Sicht.